Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Charles Darwin. Ein Forscher verändert die Welt. Ein Abenteuerfeature von Maja Nielsen. Juni 1858. Der Naturwissenschaftler Charles Darwin erhält ein Päckchen, das um die halbe Welt gereist ist. In Südostasien, in Borneo, wurde es abgeschickt. Darwins junger Kollege Alfred Russel Wallace hält sich dort zu Forschungszwecken auf. Er bittet Darwin um einen Gefallen. Der angesehene Wissenschaftler möge doch bitte das 20-seitige Manuskript prüfen, das Wallace über die Entstehung des Lebens geschrieben habe. Er habe einen Fieberanfall gehabt, Malaria. Über 40 Grad sei seine Temperatur geklettert. Da sei ihm dies alles eingefallen. Darwin überfliegt die Zeilen. Er stößt auf Worte wie Existenzkampf, Varianten, Verdrängen und erbleicht. Seine Hände beginnen zu zittern, während ihm klar wird, was er da vor sich liegen hat. Was Wallace da skizziert, sind Satz für Satz Darwins eigene Gedanken. Das, woran Darwin seit nunmehr 20 Jahren arbeitet und was er bisher wie ein Geheimnis gehütet hat. In diesem gut geschriebenen Manuskript hat Wallace geschickt zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, womit Darwin selbst nach reiflicher Überlegung und gewissenhafter Prüfung in Kürze an die Öffentlichkeit treten wollte. Wenn Wallace mein kurzes Manuskript, das ich 1842 geschrieben habe, vorliegen gehabt hätte, er hätte keine bessere Zusammenfassung daraus schreiben können. Die Fachausdrücke, die er gewählt hat, sind die Überschriften meiner Kapitel. Darwin stellt sich der niederschmetternden Erkenntnis, dass Wallace unabhängig von ihm selbst die Evolutionstheorie entwickelt hat. Eine Theorie, die erklärt, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat und die im harten Gegensatz zu den Worten der Bibel steht. Jetzt wird Wallace ihm mit der Veröffentlichung zuvorkommen. Wallace wird als derjenige gefeiert werden, der das wissenschaftliche Denken der ganzen Welt ein für allemal verändert. Was nun? Was soll Darwin tun? Darf er seine eigenen Erkenntnisse jetzt trotzdem noch veröffentlichen? Wäre das nicht unehrenhaft für einen Wissenschaftler und Gentleman? Lyell muss ihm jetzt einen Rat geben. Und Hooker, seine beiden besten Freunde. Wissenschaftler wie er. Sie sind als einzige seit längerem in seine Arbeit eingeweiht. Ich würde mein Buch lieber verbrennen, als dass Wallace oder irgendwer sonst denken sollte, dass ich mich schäbig aufführe. Meinst du, mir sind die Hände gebunden, jetzt, wo er mir seine Zusammenfassung geschickt hat? Es ist mir äußerst unangenehm, dass ich dich mit solch einer albernen Geschichte belästigen muss, aber ich brauche jetzt einfach dringend deinen Rat. Schick diesen Brief und auch deine Antwort auch an Hooker, denn dann hätte ich die Meinung meiner besten und liebsten Freunde. Ausgerechnet jetzt muss Wallace ihm diesen Brief schicken. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte er wahrlich nicht wählen können. Darwin wohnt etwas außerhalb Londons, in Down, in der Grafschaft Kent. Im Dorf sind die Masern ausgebrochen. 3 Kinder sind bereits daran gestorben. Und Darwin hat selbst Kinder. Das jüngste seiner 8 Kinder ist gerade mal 18 Monate alt. Wir sind in großer Sorge wegen eines Falles von Scharlach. Beunruhigend, wenn man ein Baby zu Hause hat. Hooker und Lyell raten postwendend, jetzt so schnell wie möglich die Katze aus dem Sack zu lassen. Er muss seine Evolutionstheorie veröffentlichen. Sofort. Er kann beweisen, dass er schon seit 20 Jahren an der Theorie arbeitet. Er soll eine Zusammenfassung schreiben und diese gemeinsam mit Wallace Manuskript veröffentlichen. Sobald seine Ideen bekannt sind, soll er das große Buch, in dem er seine Theorie ausführlich beweist, in Ruhe zu Ende bringen. Aber wenn er jetzt nicht handelt, dann ist sein ganzes gewissenhaft zusammengetragenes Lebenswerk Schnee von gestern. Darwin willigt ein und schreibt die Zusammenfassung. Aber während er daran sitzt, stirbt sein kleiner Sohn Charles an Scharlach. Die Trauer legt sich schwer wie Blei über ihn. Nicht schon wieder. Nicht noch einmal. Vor 7 Jahren starb seine Lieblingstochter, die kleine Anne, sein Augenstern. Von diesem tiefen Schmerz hat er sich noch nicht erholt. Und jetzt der Kleine. Ein so glückliches, so zufriedenes Kind. Das ist mehr, als Darwin verkraften kann. Der Ausgang der Geschichte mit Wallace interessiert ihn gar nicht mehr. Ich kann jetzt nicht denken. Ich bin völlig am Ende. Es ist mir alles egal. Ich werde alles tun, was man mir vorschlägt. Seine beiden Freunde treten in dieser Notsituation für ihn ein. Am 1. Juli 1858, dem Tag, als Charles Darwin seinen kleinen Sohn beerdigt, sorgen sie dafür, dass seine Erkenntnisse zur Entstehung des Lebens gemeinsam mit Wallace Schreiben während eines Treffens von Naturwissenschaftlern in London öffentlich vorgelesen werden. Die anwesenden Wissenschaftler reagieren nicht besonders auf die bahnbrechend neuen Ideen Darwins und Wallaces, die da verlesen werden. Vielleicht sind sie in Gedanken schon in den Sommerferien. Egal. Es ist geschafft. Darwin, und das ist jetzt amtlich, ist der Begründer der Evolutionstheorie. Darwin macht sich daran, sein großes Werk über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl zu Ende zu schreiben. In diesem Buch will er wissenschaftlich belegen, dass die Tiere und die Menschen nicht mit einem Schlag in ihrer jetzigen Form, genauso wie wir sie heute kennen, erschaffen wurden. Daran glaubt zu dieser Zeit jeder felsenfest. Darwin will jedoch beweisen, dass es eine lange Entwicklung hin zu den heutigen Arten gegeben hat. Er weiß um die Sprengkraft seiner Erkenntnisse. Sie stellen alles in Frage, woran die Menschen seit alters her glauben. Sie rütteln an der Allmacht Gottes. Deswegen drückt er sich seit 20 Jahren um die Veröffentlichung herum. Er fürchtet den Protest der Kirche. Wallace zwingt Darwin jetzt aus der Deckung. Es geht Darwin miserabel, während er seine Gedanken zu Papier bringt. Sein altes Leiden treibt ihn in einen Zustand totaler Erschöpfung. Er muss sich übergeben, ununterbrochen übergeben, bis zu 14 Mal jede Nacht. Er leidet an Kopfschmerzen, an Herzrhythmusstörungen, an Schlaflosigkeit, ist unendlich niedergeschlagen. Das Schreiben des Buches unter diesem Vorzeichen ist eine einzige Tortur. Weihnachten 1858 ist er bereits auf Seite 400 und kein Ende in Sicht. Er sieht aus wie ein Gespenst, abgemagert bis auf die Knochen. Warum tut er sich das an? Man tut mir Unrecht, wenn man glaubt, ich arbeite, um Ruhm zu erlangen. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon. Aber was ich von mir weiß, arbeite ich aus einer Art Instinkt heraus, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Im März 1859 schafft er es, auf ein Ende zuzusteuern. Im November 1859 geht die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl in die Buchläden. Die erste Auflage ist sofort ausverkauft. Der Verlag schiebt 3000 Kopien nach. Alle Welt setzt sich jetzt mit Darwins Ideen auseinander. Die Stimmung ist augenblicklich geladen. Pendler kaufen das Buch im Bahnhof, lesen es auf dem Weg zur Arbeit. Was er geschrieben hat, lässt keinen kalt. Die einen verehren Darwin glühend, die anderen bezichtigen ihn der Lüge. Gegner und Befürworter von Darwins Lehre stehen sich feindlich gegenüber. Worum geht es eigentlich genau in Darwins Buch? Was ist Evolution, frage ich den Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht von der Humboldt-Universität in Berlin, der heute auf den Spuren Darwins Forschung betreibt. Die Idee der Evolution ist also zweiteilig. Zum einen, dass es also eine Entwicklung gibt, in dem sich aus einfacheren Tierformen kompliziertere entwickelt haben, dass sie sich aufgespalten haben in viele verschiedene Arten, dass das also nicht etwas ist, was Gott gegeben so geschaffen worden ist, sondern sich allmählich entwickelt hat und vervielfältigt hat. Und der zweite Teil der Idee ist, wie das funktioniert, nämlich über eine natürliche Auslese. Es werden die ausgelesen, die der jeweiligen Umwelt am besten angepasst sind. Die haben einen Überlebensvorteil. Die können diese Merkmale, diese Eigenschaften in die nächste Generation weitergeben. Und das müssen Sie sich wie so einen Langstreckenlauf vorstellen. Wer da immer langsamer wird und fußkrank ist, der bleibt ein bisschen zurück und der wird nicht in die nächste Runde gehen. Und diejenigen, die also da mithalten können, die gehen in die nächste Runde und vererben ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen und treten dann sozusagen zum nächsten Dauerlauf wieder an. Gott oder die Natur? Wem verdanken wir die Schöpfung? Letztendlich geht es um die große Frage, was ist der Mensch? Und wie kam das Leben auf die Erde? Was ist der Anfang aller Dinge? Der Mensch in seiner Arroganz hält sich selbst für ein großes Werk, das des Eingriffs einer Gottheit wert ist. Bescheidener und, wie ich glaube, der Wahrheit näher, wäre ihn als von den Tieren geschaffen zu betrachten. Wer Darwins Ansichten folgt, der muss akzeptieren, dass der Mensch nicht die Krönung der Schöpfung ist, nach Gottes Antlitz geschaffen, sondern das Ergebnis einer teils zufälligen Entwicklung. In dieser Entwicklung sind die Menschenaffen unsere nächsten Verwandten. Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren und somit muss man die Menschen zum Tierreich zählen. Wenn man so möchte, ist der Mensch lediglich ein etwas intelligenterer Affe. Diese Erkenntnis schockiert die Menschen zu Darwins Zeit mehr als alles andere. Die Gelehrten diskutieren sich die Köpfe heiß. Die Gegner von Darwins Lehre zeichnen bissige Karikaturen, die Darwin als Affen darstellen. Die Befürworter nennen sich stolz Darwinisten und beschimpfen die Gegner als ewig Gestrige, die der Wahrheit im Weg stehen. Wallace spielt als Mitbegründer der Evolutionstheorie keine maßgebliche Rolle, weil Darwin der anerkanntere Wissenschaftler ist. Sein Wissen ist absolut beeindruckend. 20 Jahre lang hat er Beweise gesammelt. Sein Buch strotzt einfach nur so von unwiderlegbaren Fakten. 400 Bücher werden in den nächsten paar Jahren von anderen Wissenschaftlern und Geistlichen für oder gegen Darwins Schriften veröffentlicht. Die Fronten verhärten sich immer mehr. Erhitzte, erbittert geführte Debatten überall im Land. Auf manchen fallen die Damen in Ohnmacht. Der Bischof von Oxford fragt einen der Darwinisten hämisch, ob er von der Seite seines Großvaters oder nicht etwa doch lieber von seiner Großmutter her von den Affen abstamme. Darwin wird von der Kirche zum gefährlichsten Mann Englands erklärt. Ein Missbrauch der Wissenschaft, ein Verfall des Denkens. Die natürliche Selektion steht auf schwachen Beinen und führt zu einer falschen Philosophie. Ich beschwöre euch, Gott mehr als den Menschen zu glauben. Wir werden Darwin verschmettern. Es ist schmerzlich, mit derartiger Intensität gehasst zu werden. Darwin selbst hält sich aus allen Diskussionen heraus, besucht keine einzige Versammlung, bei der es um sein Werk geht. Dazu fühlt er sich gesundheitlich nicht in der Lage. Er fragt sich, wie er zu dem Manne wurde, der das althergebrachte Weltbild aus den Angeln hebt und die Kirche in ihren Grundfesten erschüttert. Ausgerechnet er. Zum Revolutionär ist er nun wirklich nicht geboren. Er geht bei der Rückschau auf sein eigenes Leben ebenso vor, wie bei seiner wissenschaftlichen Arbeit. Mit großer Distanz schreibt er für seine Kinder auf, wie er zu dem wurde, der er ist. Ich habe versucht, Rechenschaft über mich abzulegen, als wäre ich bereits tot und würde aus einer anderen Welt auf mein eigenes Leben zurückblicken. Ich wurde am 12. Februar 1809 in Shrewsbury geboren. Charles Darwin stammt aus einer hoch angesehenen, wohlhabenden, gutbürgerlichen, sehr gebildeten Familie. Sein Vater Robert ist ein weithin geschätzter Arzt und Darwins fröhliche, künstlerisch begabte Mutter Susanna kommt aus der Wedgwood-Familie, die eine berühmte Porzellanmanufaktur besitzt. Sie spielt jeden Tag Tänze auf dem Cembalo für ihre 6 Kinder, von denen Charles das zweitjüngste ist. Meine Mutter starb im Juli 1917, als ich etwas über 8 Jahre alt war. Ich erinnere mich kaum an sie, nur noch an ihr Totenbett. Bereits als Kind erwacht seine Liebe zur Natur. Er kann stundenlang den Vögeln bei der Brutpflege zuschauen. Er liebt es, allein Streifzüge durch die Natur zu unternehmen. Angeln geht er gern. Und er wird ein begeisterter Käfersammler. Eines Tages, als ich eine alte Borke zerpflückte, fand ich zwei seltene Käfer und ergriff mit jeder Hand einen. Dann entdeckte ich einen dritten, einer neuen Art, den ich auch nicht verlieren wollte. Darum legte ich den aus meiner rechten Hand in meinen Mund. Er sonderte sofort eine ätzende Säure aus, die auf meiner Zunge so brannte, dass ich gezwungen war, den Käfer auszuspucken. Der dann genauso weg war, wie der dritte auch. Hunde liebt er über alles. Und er geht wahnsinnig gern auf die Jagd. Sein Onkel Josiah Wedgwood nimmt ihn immer mit. Mit dem kommt er sehr gut aus. Fast wie mit einem zweiten Vater. Die Schule, und da ist sich Charles Darwin 100% sicher, hat ganz bestimmt nichts dazu beigetragen, dass er Wissenschaftler wurde. Nichts hätte meiner geistigen Entwicklung mehr im Weg stehen können als Dr. Butlers Schule. Die Schule als Ort der Bildung war ein Fehlschlag. Seine Noten sind gerade mal mittelmäßig. Nach der Schule studiert er auf Wunsch seines Vaters Medizin. Der Plan des Vaters geht gründlich schief. Darwin kann einfach kein Blut sehen. Bei zwei Gelegenheiten besuchte ich den Operationssaal im Krankenhaus von Edinburgh und sah zwei miserable Operationen. Eine an einem Kind. Ich rannte jedes Mal weg, bevor sie beendet waren. Das war lange vor den segensreichen Tagen des betäubenden Chloroforms. Diese zwei Fälle verfolgten mich jahrelang. Mein Vater hörte von meinen Schwestern, dass ich den Gedanken, Arzt zu werden, nicht mochte. Daher schlug er vor, dass ich Pfarrer werde. Charles schreibt sich daher an der Universität von Cambridge ein. Lieber als die theologischen Kurse besucht er die ungeheuer spannenden Vorlesungen über die Welt der Pflanzen von Professor Henslow. Naturwissenschaft, das begeistert ihn mehr als alles andere. Auf zahlreiche Forschungsausflüge begleitet er den Professor. Er saugt die Worte des gelehrten Mannes wie ein Schwamm in sich auf und wird zu seinem Lieblingsschüler. Meine Freundschaft mit Henslow beeinflusste meine Karriere mehr als alles andere. Von Henslow erhält Darwin eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung. Dazu gehören Beobachtungen machen und wissenschaftlich korrekt beschreiben, aber auch Handwerkszeug wie Mikroskopieren, Pflanzen trocknen und haltbar machen, Vögel und andere kleinere Lebewesen ausstopfen, präparieren, konservieren, also haltbar machen, Tierhäute behandeln und vieles mehr. Brav besucht er auch alle Vorlesungen, die man besuchen muss, um Pfarrer zu werden. Nach dem Abschlussexamen lebt Darwin einfach in den Tag hinein. Im Herbst freut er sich wie jedes Jahr auf die Rebhuhnjagd. Mehr Pläne schmiedet er nicht. Charles Darwin muss lächeln, wenn er an den jungen Mann denkt, der er damals war. Ziellos und ziemlich verwöhnt. Über alle Maßen verhätschelt von seinen drei älteren Schwestern. Wie konnte so jemand zum bestgehassten Mann Englands werden? Vor Darwins Augen erscheinen üppig tropische Wälder. Es summt, pulsiert und lebt. Schmetterlinge tanzen um ihn herum. Er ist in Gedanken wieder auf seiner großen Fahrt. Auf der großen Reise um die ganze Welt, die er als 22-Jähriger unternimmt. Auf der er durch seine Beobachtung all die Beweise sammelt, die es seinen Kritikern heute unmöglich machen, seine Theorie zu widerlegen. Das stabile Fundament seiner Arbeit hat er auf der Weltreise mit dem Forschungsschiff Beagle gelegt. Und um ein Haar hätte sein Vater ihn gar nicht fahren lassen. Alles fängt mit einem Brief von Professor Henslow an. 20. August 1831. Mein lieber Charles Darwin, ich bin von George Peacock gebeten worden, ihm einen Naturforscher zu empfehlen, der Kapitän Fitzroy bei seinem Regierungsauftrag die Südhälfte Amerikas zu vermessen, begleitet. Ich habe dargelegt, dass ich Sie für die qualifizierteste Person für eine solche Unternehmung erachte. Charles Darwin spürt mit jeder Faser seines Herzens, dass das, was ihm sein Professor da vorschlägt, genau das ist, was er machen möchte. Auf Forschungsreise gehen. als Naturforscher. Mit dem königlichen Forschungs- und Vermessungsschiff Beagle. Spürhund heißt der Schiffsname übersetzt. 2 ganze Jahre lang. Schon in Kürze soll es losgehen. Es ist eine einmalige Chance. Am liebsten würde Darwin sofort zusagen. Aber zunächst muss er natürlich noch die Erlaubnis seines Vaters einholen. Ohne die geht es nicht. Der Vater muss schließlich für Charles' Kosten an Bord aufkommen. Charles eilt nach Hause nach Shrewsbury so schnell er kann. Sein Vater ist immer schon ein großer, wohlbeleibter Mann gewesen. Inzwischen ist er so dick, dass man aus dem Esszimmertisch ein halbrundes Stück heraussägen musste, damit er bequem am Tisch sitzen und weiterhin an den Teller reichen kann. Wie ein Koloss sitzt der alte Herr da, das Gesicht in Falten geworfen. Der Vater zerstört die Träumereien seines Sohnes. Er sagt nein. Charles darf nicht fahren. Er soll in Gottes Namen endlich etwas Vernünftiges arbeiten, Pfarrer werden, sich eine Stelle suchen. Schließlich hat er den Abschluss längst in der Tasche. Schweren Herzens sagt Charles die Reise ab. Dienstag, den 30. August 1831. Mein lieber Sir, was mich angeht, ich würde, und das ist absolut sicher, mit größter Freude die Chance ergriffen haben, die Sie mir freundlicherweise eröffnet haben. Aber mein Vater ist so stark dagegen, dass ich mich nicht dazu entschließen kann, sie anzunehmen. Aber dann fängt er an, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, für etwas zu kämpfen. Plötzlich weiß er genau, was er will. Er schreibt einen leidenschaftlichen Brief an seinen Vater. Und seinen geliebten Onkel und Jagdfreund Josiah bringt er dazu, mit seinem Vater zu reden. Am Ende darf er dann doch gehen. Mein lieber Sir, mein Vater hat seine Meinung geändert. Ich vertraue darauf, dass mein Platz noch nicht vergeben ist. Es ist letztendlich Zufall, dass er Wissenschaftler geworden ist und nicht Pfarrer. Der Forscher versetzt sich in Gedanken noch einmal an Bord der Beagle. Geht noch einmal mit Mikroskop, Geologenhammer, Barometer, mit zahllosen Behältern für die Dinge, die er sammeln würde, mit Reithosen und Stiefeln, aber auch mit einem Satz Pistolen zu seiner Verteidigung über die Brücke auf das schwankende Schiff. Das große Abenteuer beginnt am 27. Dezember 1831. Er ist furchtbar aufgeregt. Mein zweites Leben fängt jetzt an. Und es wird bis ans Ende meines Lebens wie ein einziger Geburtstag sein. Ein einziger Geburtstag? Naja, sobald die Reise mit dem mit 10 Kanonen ausgestatteten Zweimastsegler losgeht, wird Darwin seekrank. Seine Tage auf See verbringt er meist in völlig geschwächtem Zustand in seiner Hängematte. In den ersten 9 Tagen gibt es nur einen einzigen Nachmittag, an dem Darwin nicht schlecht ist. So bleibt es bis zum Ende der Reise. Die erste Etappe führt durch den Atlantik Richtung Südamerika. Die Beagle hat neben ihrem Vermessungsauftrag eine ehrgeizige, sehr christliche Mission. Kapitän Fitzroy möchte die Fahrt dazu nutzen, den rückständigen Menschen im unwirtlichen Süden des südamerikanischen Kontinents das trostspendende Licht des Christentums zu bringen. Auf einer früheren Reise nach Feuerland hat er 3 Eingeborene eingefangen, in Ketten nach Europa verschleppt und in England auf eigene Kosten erziehen lassen. Die 2 Männer aus Feuerland, York Minster und Jemmy Button, sowie das junge Mädchen Fuega Basket, sind nach Fitzroys Meinung erfolgreich zivilisiert worden. Alle 3 stecken in europäischer Kleidung und können etwas Englisch. Sie sollen nun gemeinsam mit einem Missionar in ihre Heimat zurückgebracht werden, um unter den Feuerländern das Christentum zu verbreiten und die Menschen gleichzeitig mit den Segnungen der Zivilisation vertraut zu machen. Unter anderem bringen sie ihren Landsleuten Teetabletts, weiße Leintücher und Nachttöpfe mit. Außerdem hofft der gläubige Fitzroy inständig, dass Charles auf der Reise beim Betrachten der Natur genügend Beweismaterial finden wird, um die Wahrheit der Bibel in jedem einzelnen Wort zu beweisen. Die Bibel soll durch die moderne Wissenschaft bestätigt werden. Die gut bestückte Schiffsbibliothek ist zu diesem Zweck auf dem neuesten Stand der Wissenschaft gebracht worden. Darin findet sich auch das gerade frisch veröffentlichte Buch »Grundlagen der Geologie« des berühmten Geologieprofessors Charles Lyell. Charles Lyell behauptet darin, dass die Erde in der Vergangenheit durch eben die Erscheinungen geformt wurde, die man auch heute noch überall beobachten kann. Erosion, also Auswaschung der Erdoberfläche durch Wind, Wasser und Eis. Ablagerungen von Schichten in Ozeanen und anderen Gewässern, Vulkanausbrüche und Erdbeben. Die Ausformung der Erdoberfläche kommt seiner Meinung nach nicht, wie in der Bibel steht, durch Gottes sechstägigen Schöpfungsakt oder durch eine einzige Katastrophe wie die Sintflut zustande, sondern sei das Ergebnis eines allmählichen, sich über unendlich lange Zeiträume vollziehenden Wandlungsprozesses. Darwin ist bis aufs Äußerste gespannt, ob er Lyells Lehren anhand der Landschaften, die er auf der Reise erkunden wird, nachvollziehen kann. Am 16. Januar 1832 steuert die Beagle die kapverdische Insel St. Iago an, 460 Kilometer vor der Westküste Afrikas. Hier erkennt Darwin auf den ersten Blick, dass Lyell mit all seinen Vermutungen richtig liegt. Der Beweis liegt direkt da, in der Natur, vor seinen Augen. Die kapverdischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs. In früheren Zeiten hat sich ein Lavastrom über den Meeresboden mit seinen zerriebenen Muschelschalen und Korallen ergossen und diesen losen Belag zu einer festen Gesteinsmasse zusammengebacken. Nach dieser Zeit ist die ganze Insel emporgehoben worden. Ganz deutlich kann man die zu unterschiedlichen Zeiten abgelagerten Schichten voneinander unterscheiden. Wohin Darwin auch schaut, alles zeugt von langen Prozessen der Veränderung, die noch nicht abgeschlossen sind, die immer weitergehen. Nach seiner Rückkehr nach England will er Lyell unbedingt kennenlernen. Was für ein brillanter Wissenschaftler! Schon nach dem ersten Tag auf St. Iago ist Darwin ein anderer geworden, als er vorher war. Für mich war es ein glorreicher Tag. So, als hätte man einem blinden Mann Augen gegeben. Man ist überwältigt von den Dingen, die man sieht, und man kann sie aber nicht recht begreifen. So sind zurzeit meine Gefühle, und so werden sie noch weiter bleiben. Während der Forschungsreise nimmt Darwin so viel nur irgend geht in sich auf. Die Vögel, die Landtiere, Insekten, Käfer, Schmetterlinge, die Landschaften, die Eingeborenen, die Pflanzen, die Meeresbewohner. Schlüsse zieht er kaum. Er beobachtet und sammelt. Unermüdlich, wahllos, unvoreingenommen, mit wahrer Entdeckerfreude. Auf St. Iago starkst er stundenlang durchs Wasser, um die Tintenfische zu beobachten. Während er den Kopf ganz dicht über dem Wasser nach den Meeresbewohnern Ausschau hält, die blitzschnell ihre Farbe verändern können, um sich zu tarnen, wird er mehr als einmal überraschend von einem kraftvollen Wasserstrahl im Gesicht getroffen. So verteidigt der Tintenfisch sein Versteck. Es schien mir, dass er wahrhaftig gut zielen konnte. Er sammelt Korallen und eigenartig gefärbte Schwämme und vieles mehr. Nach 3 Wochen intensiver Naturbetrachtung segeln sie nach Südamerika weiter. Diese Insel hat mir so viele Einsichten, aber auch so viel Freude vermittelt. Meine Sammlungen nehmen wunderbar an Umfang zu. Am 28. Februar kommt die Küste Brasiliens in Sicht. In der Stadt Bahia legen sie an. Zum ersten Mal wandert Charles durch einen tropischen Wald. Erstaunt über die ungeheure Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren. Entzücken ist nur ein schwacher Ausdruck, um die Empfindungen eines Naturforschers auszudrücken, der zum ersten Mal allein durch einen brasilianischen Wald gewandert ist. Wenn das Auge dem Flug eines farbenprächtigen Schmetterlings folgen will, wird man von einem Baum oder einer Frucht gefesselt. Wenn man ein Insekt beobachtet, vergisst man es wegen der seltsamen Blüte, über die es krabbelt. Wenn man sich dreht, um die Pracht der Landschaft zu bewundern, zieht schon wieder der nahe Vordergrund die Aufmerksamkeit auf sich. Im Dämmerdunkel des Regenwaldes geht es vor allem um eines: um Fressen und gefressen werden. Die Schwachen müssen sich tarnen, wollen sie überleben. Darwin sammelt Käfer in der Farbe von giftigen Früchten, die überleben, weil die Vögel sie verschmähen. Er findet ein fabelhaftes Exemplar der Gespenstschrecke, die man im Aussehen nicht von dem trockenen Holz unterscheiden kann, auf dem sie sich gern niederlässt. Er entdeckt Insekten, die wie verwelkte Blumen aussehen, und Nachtfalter, die das Aussehen von giftigen Skorpionen imitieren, obwohl sie selbst ganz harmlos sind. Darwin fragt sich verwundert, wie das möglich ist, diese unglaubliche Anpassung an die Umgebung. Aber schon gibt es wieder etwas Neues zu entdecken. In Brasilien wäre die Reise dann um ein Haar vorzeitig beendet gewesen. Darwin gerät mit dem aufbrausenden Kapitän Fitzroy wegen der in Brasilien noch sehr verbreiteten Sklaverei in Streit. Darwin hasst die Sklaverei aus tiefstem Herzen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner Junge, 6 oder 7 Jahre alt, dreimal mit der Reitpeitsche, ehe ich dazwischen treten konnte, über seinen nackten Kopf geschlagen wurde. Nur weil er mir ein Glas Wasser reichte, das nicht ganz rein war. Darwin gelingt es einfach nicht, die Vorurteile gegen die schwarzen Sklaven, die die Menschen seiner Zeit haben, zu übernehmen. Er hört auf sein Herz, macht eigene Beobachtungen, bildet sich sein eigenes Urteil. Und da kommt Kapitän Fitzroy und behauptet im Brustton der Überzeugung, dass es den Sklaven doch gut gehe. Er erzählte mir, er habe gerade einen Sklaveneigentümer besucht, der viele seiner Sklaven zusammengerufen und gefragt habe, ob sie gerne ihre Freiheit hätten. Und alle hätten mit Nein geantwortet. Darauf fragte ich ihn, vielleicht etwas spöttisch, ob er im Ernst etwas auf die Antworten von Sklaven in Gegenwart ihres Herrn gebe. Das machte ihn entsetzlich wütend und er sagte, da ich sein Wort in Zweifel ziehe, könnten wir nicht länger zusammenleben. Zuerst denkt Darwin, dass er jetzt von Bord gehen muss. Aber Fitzroy entschuldigt sich und die Sache renkt sich wieder ein. Also weiter, nach Rio de Janeiro, wo Darwin 2 Monate Zeit hat, Ausflüge ins Landesinnere zu unternehmen. Er macht Experimente mit Fröschen, untersucht Spinnennetze, füttert Glühwürmchen mit rohem Fleisch, bringt Ameisenarmeen in Aufruhr, um ihre Angriffs- und Verteidigungsstrategien zu beobachten. Überall macht er interessante Beobachtungen. Jeden Augenblick sieht er Neues, ungeheuer Aufregendes. Manches ist rätselhaft und geheimnisvoll. Höchst überrascht war ich über die Lebensweise des Papilio Feronia. Es ist der einzige Schmetterling, den ich je Beine zum Laufen habe benutzen sehen. Bestimmte wespenartige Insekten, die in den Ecken der Veranden für ihre Larven Zellen bauen, sind in der Umgebung von Rio sehr zahlreich. Diese Zellen stopfen sie voll mit halbtoten Spinnen und Raupen. Und anscheinend wissen sie wunderbar genau, wie sie sie in einem Maße zu stechen haben, dass sie gelähmt sind, aber weiterleben, bis die Eier ausgebrütet sind. Und die Larven fressen sodann die grausige Masse machtloser, halbgetöteter Opfer. Welch großes Vergnügen, wenn ich ein Tier untersuche, das sich weitgehend von jeder bekannten Art unterscheidet. Gewissenhaft schreibt Charles alles, was er beobachtet, in seine Tagebücher. Mehr als 600 Seiten wird später das Buch umfassen, das er über seine Naturbeobachtungen während der Reise mit der Beagle schreibt. Darwin sammelt und sammelt. Unermüdlich ist er. Er packt alles Interessante in Kisten und schickt diese nach England zu Professor Henslow. Nicht alles kommt heil an. Manchmal zerknicken die Schwanzfedern der exotischen Vögel. Ein Prachtexemplar von Krabbe verliert alle ihre Scheren. 2 Mäuse vermodern während der Überfahrt. Aber von den Tausenden von Exemplaren, die die Reise unbeschadet überstehen, ist Henslow völlig begeistert. Er lobt Darwins Arbeit überschwänglich. Was Darwin nicht weiß, sein alter Professor liest Darwins Briefe auf Zusammenkünften von hochrangigen Wissenschaftlern vor, gibt 10 besonders interessante Briefe als Buch heraus. Mit jedem Kilometer, den Darwin zurücklegt, wächst in der Heimat sein guter Ruf als Naturwissenschaftler. Am 5. Juli 1832 bricht die Beagle von Rio in Richtung Süden auf, nach Patagonien und Feuerland, in gänzlich unbekannte, eisig kalte Landstriche. Darwin sitzt in seiner Kajüte, übers Mikroskop gebeugt, vor sich seine Notizbücher, In jeder Ecke des kleinen Raums stehen Gläser mit eingelegten Schlangen, mit Insekten, mit Schmetterlingen. Tausend und ein Wunder gibt es zu verstehen. Zunächst begleiten noch Delfine das Schiff. Als sie in die Mündung des Flusses La Plata einfahren, wird die Beagle von Seelöwen und Pinguinen umringt. Darwin sieht zum ersten Mal ein Elmsfeuer und ist tief beeindruckt von diesem atemberaubenden Feuerwerk der Natur, einer ungewöhnlichen elektrischen Lichterscheinung, die sich an hohen Punkten wie einem Gipfelkreuz oder, wie im Fall der Beagle, an der Mastspitze entlädt. Die Mastspitze leuchtete und fast konnten die Umrisse der Wetterfahne ausgemacht werden, so als wäre sie mit Phosphor eingerieben worden. Das Meer leuchtete so stark, dass die Bahnen der im Kielwasser schwimmenden Pinguine glutrot waren. Und das Dunkel des Himmels war vorübergehend von dem lebhaftesten Blitz erhellt. Auch Meeresglühen beobachtet er in den nächsten Wochen mehrmals. Die Erscheinung ähnelt der Spiegelung des Mondes. Das Schiff glitt darüber hinweg, ohne die Flecken zu beeinträchtigen. September 1832, 400 Meilen südlich von Buenos Aires. Hier beginnt Kapitän Fitzroy mit der Vermessung der patagonischen Küstenlinie und Feuerlands. Darwin geht mit seinem Geologenhammer in der Bucht Punta Alta an Land und untersucht einen flachen Damm, 4 Meter hoch, aus Kies zusammengesetzt und mit einer schmutzig-rötlichen Tonschicht durchzogen. Er hofft schon die ganze Zeit darauf, in Südamerika möglicherweise auf Versteinerungen zu stoßen. Vorsichtig bearbeitet er das Gestein. Nur kurze Zeit später stößt er auf ein paar gewaltige Klauen. Zu Stein geworden. Dann auf einen Eckzahn. Er findet einen Nilpferd-ähnlichen Schädel, einen schuppigen Rückenschild. Alle Knochen, die er ausgräbt, sind größer als die jedes vergleichbaren Tieres, das heute lebt. Die gewaltige Größe der Tiere ist wahrhaft wunderbar. Darwin gerät in einen regelrechten Entdeckerrausch. Als er die in dicke Schutzschichten aus Seemuscheln gehüllten Knochen am Strand zusammengetragen hat, fragt er sich, was er da gefunden hat. Ein Tier erkennt er sofort. Ein Megatherium. Ein 6 Meter langes, ausgestorbenes Riesenfaultier, das in der Eiszeit gelebt und sich von Pflanzen ernährt hat. Wenn Henslow wüsste, auf was der 23-Jährige da gestoßen ist, er wäre völlig aus dem Häuschen. Die Überreste von insgesamt 6 monströsen Tieren kommen zum Vorschein. Sie ähneln den Tieren, die in kleinerer Form heute leben. Nilpferd, Gürteltier, Lama. Wahrscheinlich der aufregendste Fund: Er findet die versteinerten Überreste eines ausgestorbenen Pferdes. Als die Spanier im 16. Jahrhundert nach Südamerika kamen, war das Pferd dort unbekannt. Die Spanier brachten die Pferde auf Schiffen aus Europa nach Amerika. Dort haben sie sich in freier Wildbahn rasch vermehrt. Und jetzt hält Darwin den Beweis in den Händen, dass es vor den Spaniern, in einer Zeit lange vor unserer Zeit, bereits Pferde auf dem amerikanischen Kontinent gegeben hat. Darwins Fund sieht ganz anders aus als die Skelette heutiger Pferde. Bedeutet das, dass sich Tiergattungen verändern können? Gott hat doch die Tiere und auch den Menschen in der Form erschaffen, in der wir sie heute kennen. Oder ist das falsch? Gab es möglicherweise eine Entwicklung hin zu den heutigen Formen? Wie entstand das Leben auf der Erde? Wie erlosch es wieder? Darwin bräuchte Zeit zum Nachdenken. Dann käme er dem Rätsel auf die Spur. Aber das Nachdenken muss warten. Die Reise geht weiter, südwärts. Es wird immer kälter. Wale tauchen neben dem Schiff auf und blasen ihre riesigen Atemfontänen in die Höhe. Bei der Umrundung Kap Horns kämpft sich die Beagle durch haushohe Wellen. Schließlich kommen sie dorthin, wo Fitzroy vor einigen Jahren die jungen Eingeborenen gefangen genommen hat. Nach Feuerland. Jetzt steht zunächst einmal die Missionierung der Wilden auf dem Programm. Darwin ist völlig schockiert von den in der klirrenden Kälte fast nackt herumlaufenden Menschen. Die Feuerländer jagen mit ihren Hunden nach Ottern und fahren in Kanus aufs offene Meer, um Seehunde zu fangen. Aber im Winter, wenn sie nicht genug Nahrung finden und großen Hunger leiden, dann werden sie zu Kannibalen. Dann töten sie die alten Frauen des Stammes, erfährt er von einem mitteilungsfreudigen Kind. Die Hunde bleiben erstmal verschont und landen erst dann im Kochtopf, wenn es keine alten Frauen mehr gibt. Der Junge, gefragt, warum sie das täten, antwortete: Hunde sind nützlich, sie fangen Otter, alte Frauen nicht. Der Junge beschrieb die Art und Weise, wie man die Frauen tötet, indem man sie nämlich über Rauch hält und erstickt. Er ahmte im Scherz ihre Schreie nach und nannte die Teile des Körpers, die als besonders schmackhaft gelten. Kapitän Fitzroy lässt eine Missionsstation bauen und einen Gemüsegarten anlegen. Der Missionar und seine Zöglinge Jamie, Fuega und York ziehen ein. Die Verwandten von Jamie Button kommen ans Haus. Der als Kind entführte Feuerländer hat seine Muttersprache vergessen. Hilflos steht er in weißem Hemd und Weste, in seinen hohen Schnürstiefeln vor seinen nackten Angehörigen da und murmelt englische Satzfetzen. Schreiend laufen die Frauen der Familie vor ihm davon. Fitzroy entschließt sich, der Familie erst einmal ein bisschen Zeit zu lassen, sich wieder neu zu finden. Er erkundet mit Darwin die Gletscherwelt der nahen Umgebung. Als sie 10 Tage später zurück zur Missionsstation kommen, sind alle Sachen stibitzt. Die Nachttöpfe, das Teeservice, die Weingläser, die weißen Leintücher. Der Gemüsegarten zerwühlt. Der weiße Missionar, der mit dem Tod bedroht wurde, möchte nur noch eines, nämlich nach Hause. Und Jamie, Fuega und York wollen mit den Weißen nichts mehr zu tun haben. Fitzroys ehrgeizige Mission ist zu seiner großen Enttäuschung auf der ganzen Linie gescheitert. Ich hoffe, dass Jamie so glücklich wird, als hätte er sein Land nie verlassen. Die Begegnungen zwischen Weißen und Ureinwohnern enden auf dem südamerikanischen Kontinent meist in einer Katastrophe. Für die Ureinwohner. Das stellt Darwin auch auf ihrer nächsten Station fest. Die Beagle setzt ihn in der Stadt El Carmen, gelegen am Rio Negro in Patagonien, an Land. Von dort reitet er fast 1000 Kilometer über Land in Richtung Buenos Aires, um die Pampa, gänzlich unerforschtes Gebiet, durch das wilde Indianerstämme streifen, zu untersuchen. Er weiß, dass in dem Gebiet ein brutaler Krieg ausgefochten wird. Die Indianer wehren sich verzweifelt gegen ihre Ausrottung durch die Weißen. Die Weißen töten alle Indianerfrauen, die älter als 20 Jahre sind. Als ich ausrief, das erscheine mir aber ganz unmenschlich, wurde mir geantwortet: Aber was kann man denn tun? Sie vermehren sich ja so. Jeder hier ist zutiefst davon überzeugt, dass es sich um einen vollkommen gerechten Krieg handelt, da es gegen die Barbaren geht. Wer wollte glauben, dass solche Gräuel in einem christlichen, zivilisierten Land begangen werden können? Darwin wagt sich entgegen allen Warnungen vor den Gefahren ins Kriegsgebiet. Seine Wissbegierde und auch eine ordentliche Portion Abenteuerlust treiben ihn dazu. In den vergangenen 1,5 Jahren hat er sich verändert. Weder Regen noch Sturm, weder Hitze noch Kälte können ihm etwas anhaben. Er hat viele Nächte unter freiem Himmel verbracht und ungeheuren Mut bewiesen auf seinen Wanderungen durch die Wildnis. Er ist kräftiger geworden, wirkt sehr austrainiert und muskulös und er strotzt vor Selbstvertrauen. Darwin heuert eine kleine Leibwache aus 10 Gauchos an. So nennt man die Nachkommen der Spanier und Indios, die hauptsächlich von der Viehzucht leben und die hervorragend mit Pferden umgehen können. Er reitet mit ihnen im Galopp durch die steppenartige Landschaft. Die Männer tragen rote Ponchos und weite Reithosen. Darwin kann sie gut leiden. Sie scheinen genauso zäh wie ihre hohen Lederstiefel zu sein. Nichts anderes als Fleisch essen sie. Tierknochen nutzen sie zum Heizen ihrer Feuer. Am Abend spielen sie am Lagerfeuer Gitarre. Die Gauchos zeigen Darwin, wie man ein Lasso wirft und bringen ihm den Umgang mit Wallas bei, einer Waffe aus 2 oder 3 Lederstreifen, an deren Ende Steine hängen und mit deren Hilfe es ein Kinderspiel ist, Strauße zu fangen. Strauße. Herden von 20 bis 30 Tieren rennen über die weiten Ebenen. Darwin ist völlig begeistert von den großen, rasend schnellen Vögeln. Sie ziehen es vor, gegen den Wind zu laufen, doch beim Loslaufen breiten sie die Flügel aus und setzen gleich einem Schiff alle Segel. Nach 40 Tagen Wildnis reitet Darwin in Buenos Aires ein. Nie erlahmt Darwins Neugierde. Nie hört er auf zu staunen. Jeder Tag ist voller Wunder der Natur. Als sie wieder auf See sind, erblicken sie mehrere Kilometer von der Mündung des La Plata entfernt eine unglaubliche Naturerscheinung. Eines Abends waren wir inmitten einer riesigen Menge Schmetterlinge, so weit das Auge reichte. Selbst mit Hilfe eines Teleskops vermochte man unmöglich, einen von den Schmetterlingen freien Raum zu sehen. Die Seeleute riefen: Es schneit Schmetterlinge! Und so wirkte es tatsächlich. Manchmal, ganz besonders während seiner Touren an Land, triumphiert der Abenteurer in Darwin über den Forscher. Aber das verändert sich, je mehr er weltumspannende Zusammenhänge erkennt, je mehr seine vielen, vielen Beobachtungen anfangen, ein klares Bild zu geben. Jetzt im Rückblick kann ich wahrnehmen, wie meine Liebe zur Wissenschaft allmählich die Oberhand bekam und alle anderen Neigungen verdrängte. Der Aufenthalt auf den Galapagos-Inseln ist vom wissenschaftlichen Standpunkt die wichtigste Station der ganzen Forschungsreise. Hier findet Darwin die entscheidenden Hinweise, die später zur Entwicklung der Evolutionstheorie führen. Die Galapagos-Inseln wurden von ihren spanischen Entdeckern zunächst Encantadas genannt, die Verzauberten. Sie sind anders als jede andere Insel der Welt. Geformt aus rabenschwarzen Lavafelsen, durcheinandergeworfen, aufgetürmt, zerklüftet, mit Rissen versehen, gezackt. Im glutheißen schwarzen Sand versengen Darwin trotz seiner schweren Lederstiefel die Füße. Riesige Kakteen wachsen hier, hin und wieder Akazien, sonst kaum etwas Grünes, Schattenspendendes. Es ist die Tierwelt, deren wegen niemand, der einen Fuß auf die Inseln setzt, sie je wieder vergessen kann. Pinguine und Robben tummeln sich im Wasser. Kormorane stürzen sich aus der Luft senkrecht ins Wasser auf der Jagd nach Fischen. Tausende von schwarzen Meeresechsen sonnen sich auf den Felsen der Küste. Überall gibt es Schildkröten, manche von ihnen 250 Kilogramm schwer. Schon nach wenigen Metern an Land begegnet Darwin zwei besonders schönen Exemplaren. Als ich so dahinging, stieß ich auf zwei riesige Schildkröten. Eine fraß ein Stück von einem Kaktus, starrte mich an und stapfte langsam davon. Die andere gab ein tiefes Zischen von sich und zog den Kopf ein. Diese ungeheuren Reptilien, umgeben von der schwarzen Lava, blattlosen Sträuchern und großen Kakteen, erschienen meiner Fantasie wie vorsintflutliche Wesen. Darwin lässt sich mit zwei Gehilfen, einem Zelt und Vorräten für eine Woche auf der James-Insel aussetzen. Als erstes fallen ihm die vielen gepanzerten orange-gelben Leguane auf. Wie hässliche Miniaturdrachen kommen sie ihm vor, mit ihrem vom Kopf bis zum Schwanz reichenden Stachelkamm. Sie haben messerscharfe Zähne, beißen aber nicht, wenn Darwin sich ihnen nähert. Sie kriechen langsam vorwärts und ziehen dabei ihre Bäuche und Schwänze über den Boden hin. Sie bleiben oft stehen und träumen. Da es keine beutegreifenden Landsäugetiere gibt, haben die Tiere der Galapagos-Inseln keine Scheu voreinander, auch keine Scheu vor Menschen. Sie wissen einfach nicht, was Gefahr ist. Schildkröten und Leguane fressen einträchtig von demselben Kaktus und auf den Panzern der großen Reptilien lassen sich muntere Vögel nieder. Der einzige Eindringling in dieses friedvolle Miteinander ist der Mensch. Die Inseln werden von vielen Walfängerschiffen besucht, die hier ihre Fleischvorräte auffüllen. Die Walfänger sammeln die wehrlosen Schildkröten zu Hunderten ein. Zahlreiche Schildkrötenpanzer liegen weggeworfen am Strand. Aber auch manchen unliebsamen Kapitän erwischt es hier, fast 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Einige Jahre zuvor ermordeten die Seeleute eines Segelschiffs an dieser ruhigen Stelle ihren Kapitän. Wir sahen seinen Schädel im Gebüsch liegen. Die Inseln bieten dem Forscher Bedingungen wie in einem Labor. Nur wenige Arten schafften es vom Festland aus, die Inseln zu erreichen. Einige wenige Vogelarten, Finken beispielsweise. Sie unterscheiden sich in auffallenden Merkmalen von den Finken des südamerikanischen Festlandes. Es sind diese Vögel, die Darwin auf den Galapagos-Inseln sammelt. Durch sie wird der Aufenthalt für Darwin so wertvoll. Die Finken auf den Galapagos-Inseln werden zu seinem wichtigsten, seinem schlagendsten Beweis dafür, dass eine Entwicklung, eine Evolution stattgefunden hat und das Leben kein in sich abgeschlossener Schöpfungsakt Gottes sein kann. Schon bald fällt Darwin die ungewöhnliche Schnabelform der Finken auf. Das Merkwürdigste ist die Abstufung der Schnabelgröße bei den verschiedenen Arten. Von einem, der groß ist, wie der des Kernbeißers, bis zu dem des Buchfinken. Der Schnabel von Cactornis gleicht etwas dem des Staren und jener der Untergruppe Camarhynchus ist leicht papageienförmig. Die Finken unterscheiden sich durch nichts im Körperbau, auch nicht im Federkleid, nur in der Schnabelform. Warum nur haben sie so stark unterschiedliche Schnäbel? Darwin stellt fest, dass die Finken auf den unterschiedlichen Inseln unterschiedliche Nahrung vorfinden. Dort, wo sie dicke Nüsse und Samenkörner vorfinden, haben sie kräftige Schnäbel. Da, wo sie sich von Insekten ernähren, schmale Schnäbel. Wo sie Früchte und Blumen essen, haben sie wieder eine andere Schnabelform. Keine andere Erklärung ist möglich. Die Vögel haben sich ihrer Umgebung angepasst. Von den Galapagos-Inseln dreht die Route der Beagle westwärts. Sie durchqueren den Pazifik und nehmen dann Kurs auf Neuseeland und Australien. Darwin fühlt erstmals so etwas wie Heimweh. 2 Jahre sollte er mit der Beagle um die Welt fahren. Aus 2 Jahren wurden 5. Es wird Zeit, dass er endlich nach Hause kommt. Sie durchsegeln den Indischen Ozean. Nach der Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung nimmt die Beagle nochmals Kurs auf Südamerika. Ab dort geht die Reise endlich zurück nach England. Durch einen Brief seiner Schwester erfährt er von dem guten Ruf, den er sich in Wissenschaftskreisen dank der Bekanntmachung seiner Arbeiten durch Professor Henslow mittlerweile erworben hat. Die berühmtesten Forscher drängen darauf, ihn zu sprechen. Darwin macht das sehr stolz. Als ich diesen Brief gelesen hatte, sprang ich leichtfüßig durch die Berge von Ascension und ließ die Vulkanfelsen unter meinem Geologenhammer widerhallen. Als Darwin am 2. Oktober 1836 wieder den Fuß auf heimatliche Erde setzt, ist er ein selbstbewusster Forscher geworden. Pfarrer kann er jetzt nicht mehr werden. Mit jedem Kilometer, den er auf seiner Reise zurücklegte, wuchsen seine Zweifel am Christentum und an der Bibel. Was die Bibel lehrt, stimmt nicht mit den Beobachtungen, die er als Naturwissenschaftler gemacht hat, überein. Je mehr wir über die unumstößlichen Gesetzmäßigkeiten der Natur herausfinden, desto unwahrscheinlicher kommen uns Wunder vor. Schritt für Schritt hörte ich auf, im Christentum die Offenbarung Gottes zu sehen. Eine glanzvolle Karriere als Naturwissenschaftler steht ihm bevor. Viele Jahre kann er an dem gewaltigen Material, das er zusammengetragen hat, forschen. Er stürzt sich in die Arbeit, bringt seine Reiseerinnerungen von der Fahrt mit der Beagle heraus und macht sich daran, seine Tausenden und Abertausenden von Proben mit Hilfe von Fachleuten auszuwerten. Schon 1837 ist sich Darwin über das Modell der Evolution völlig im Klaren. Er zeichnet seine erste Skizze eines Abstammungsbaumes mit vielen Verzweigungen unter der Überschrift »I think«, so stelle ich es mir vor. Gewissenhaft überprüft er sein Modell anhand der Dinge, die er von der Reise mitgebracht hat. 1844 offenbart er sich seinem Freund Hooker. Zuletzt kam die Erleuchtung. Und ich bin nun nahezu überzeugt, ganz im Gegensatz zu der Ansicht, mit der ich auszog, dass die Arten, es ist, als müsse man einen Mord bekennen, nicht unveränderlich sind. Man mag sich wundern, dass er damit nicht sofort an die Öffentlichkeit geht. Aber Darwin weiß, dass er seine Theorie hieb- und stichfest absichern muss, bevor er damit herauskommt. Andere Wissenschaftler, besonders aber die Geistlichen, werden das Haar in der Suppe suchen. Sie dürfen es nicht finden. Wenn er sich also über Arten äußert, dann sollte er sich erst einmal einen Namen als Zoologe machen. Das führt dazu, dass Darwin 8 lange Jahre Krebse untersucht, Rankenfüßler. Systematisch, in aller Ausführlichkeit. Seine Arbeit wird von führenden Zoologen in höchsten Tönen gelobt. Darwins Idee der Evolutionstheorie lag möglicherweise in der Luft. Aber nur ein Mann wie Darwin hatte die Fähigkeit, die Hartnäckigkeit und auch ausreichend Familienvermögen im Hintergrund, um die Beweisführung 20 Jahre lang im Stillen reifen zu lassen. Forscher heute stehen unter einem großen Druck, möglichst schnell Ergebnisse ihrer Arbeit zu veröffentlichen. Sonst ist es schwer für sie, weiter Gelder für ihre Forschung bewilligt zu bekommen. Wie Darwin forschen? Das würde auch dem Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht von der Humboldt-Universität in Berlin gefallen. Das war eine ganz wunderbare Situation. Und ja, er hat meinen ganzen Neid. Im Büro von Matthias Glaubrecht herrscht große Ordnung. Das gehört bei einem Forscher, der überall auf der Welt nach neuen Tierarten sucht, unbedingt dazu. Ich sitze ihm im Naturkundemuseum in Berlin gegenüber. Das Berliner Museum gehört zu den 5 wichtigsten Naturkundemuseen der Welt. Glaubrecht ist Leiter der Forschungsabteilung. Lebewesen und ihr Verhalten zu erforschen, das hat Glaubrecht schon immer fasziniert. Wie Darwin hat auch er als Kind gerne Vögel beobachtet. Ich bin in einem großen Garten groß geworden und es war toll, an einer Buchenhecke entlang zu gehen und dem Amselweibchen zuzusehen, wie es dann also immer wieder an dieselbe Stelle geflogen ist und zu denken, da baut sie doch jetzt bestimmt das Nest und dann ganz vorsichtig zu warten, bis dieses Nest gebaut ist und dann so ein ganz klein bisschen an dem Ast zu rütteln und dann zu sehen, wie die Jungtiere, die noch nicht mit geöffneten Augen ausgestatteten Jungen dann ihre Hälse so hochrecken, weil sie denken, jedes Mal, wenn es vibriert, ist das Weibchen am Nest und es gibt Futter. Als Jugendlicher hat er dann Darwins Reisebericht von der Beagle geradezu verschlungen. Darwin hat Glaubrechts Lebensweg stark beeinflusst. Also der ist natürlich schon auch so ein Held der Kindheit. Man fängt an, Abenteuerromane zu lesen und irgendwann stößt man auf Die Reise um die Welt von Charles Darwin. Und als Biologe oder als Zoologe später zur Arbeit, als Naturforscher, der wird schon stark davon beeinflusst, dass da jemand 5 Jahre auf einem Schiff um die Welt gefahren ist. Genau wie Darwin wollte Glaubrecht als Forscher eigentlich Vögel beobachten. Glaubrecht ist dann aber auf Süßwasserschnecken gekommen, nach denen er heute in tropischen Seen taucht. In Südostasien, auf der Insel Sulawesi, fernab der Zivilisation. 2 Tage nach unserem Gespräch wird er wieder im Flugzeug dorthin unterwegs sein. Süßwasserschnecken in tropischen Seen, das ist nichts, was also jetzt so auf der Straße liegt und wo man so sofort auch als Naturforscher darüber stolpert. Aber wenn man eine bestimmte Fragestellung hat, dann sucht man sich als Naturforscher die geeigneten Objekte dafür, um das zu untersuchen. Wenn man eine bestimmte Fragestellung hat, um welche Fragestellung geht es denn bei einem Evolutionsbiologen? Um das beantworten zu können, müssen wir uns ansehen, was Darwin über die Evolution gelehrt hat. Es sind die natürliche und die sexuelle Selektion, die nach Darwin die Evolution vorantreiben. Natürliche Selektion bedeutet, dass diejenigen, die an ihre Umgebung am besten angepasst sind, die besten Überlebenschancen haben. In jeder Art unterscheiden sich Artgenossen voneinander. Kein Mensch gleicht dem anderen. Dennoch gehören wir alle ein und derselben Art an. Aber halten wir uns an Darwins Finken. Bei den Finken gibt es Artgenossen mit kleinen, mit großen, mit länglichen oder mit kräftigen Schnäbeln. Wer einen kräftigen Schnabel hat, kann gut Nüsse aufknacken. Er wird besonders dann, wenn die Nahrung knapp ist und es nur noch Nüsse und Samen als Futter gibt, eher überleben als Finken mit schwachen Schnäbeln. und wird daher auch viele Nachkommen zeugen, die dann ebenfalls starke Schnäbel haben. Sie haben sich ihrer Umgebung angepasst. Die sexuelle Selektion erklärt Matthias Glaubrecht am Beispiel des Pfaus. Eigentlich ist die lange Schleppe, die die Pfauen hinter sich herziehen, um damit ein Rad schlagen zu können, ein handfester Nachteil. Er behindert den Pfauenmann, wenn er schnell vor einem hungrigen Feind fliehen muss. Aber Weibchen stehen drauf. Und wenn die Weibchen nur so ein radschlagendes Männchen wählen und nur diese Männchen einen Überlebensvorteil haben, nämlich sich fortzupflanzen, also einen Fortpflanzungsvorteil haben, dann mögen sie danach ja noch von irgendjemandem erbeutet werden, aber sie haben ihre Gene trotzdem in die nächste Generation gegeben. Die natürliche und die sexuelle Selektion treiben nach Darwin also die Evolution voran. Warum taucht Matthias Glaubrecht auf Sulawesi nach Schnecken? Welche Frage brachte ihn dorthin? Was uns vor allen Dingen interessiert, ist etwas, was Darwin nicht wirklich erklären konnte, nämlich die Frage, warum es eigentlich so viele verschiedene Arten gibt. Unterschiedliche Arten entstehen zum Beispiel, wenn Tiere räumlich voneinander getrennt werden. In Bezug auf Darwins Finken bedeutet dies, dass sich die Finken, die vor Jahrtausenden aus ungeklärten Gründen vom südamerikanischen Festland auf die 960 Kilometer entfernten Galapagos-Inseln gekommen sind, sich zu anderen Arten entwickelt haben als die Finken, die auf dem Festland zurückgeblieben sind. Auch durch geologische Veränderungen wie Gebirgsbildung oder Erdspaltung werden Tiere einer Art getrennt und entwickeln sich unterschiedlich. Aber in Glaubrechts Süßwassersee, da sind die Schnecken alle zusammen in einem großen See. Keine Trennung, nirgendwo eine Barriere. Und dennoch gibt es dort 55 unterschiedliche Arten Schnecken. Warum nur? Welcher Mechanismus lässt hier diese unterschiedlichen Arten entstehen? Das versucht Matthias Glaubrecht herauszufinden. Führt vielleicht unterschiedliches Futter zur Ausbildung von neuen Arten? Ganz kurz gesagt, wenn du was anderes frisst und woanders lebst, dann kannst du dich so von deinen Nachbarn abschotten, dass du als eigene Art neben denen existieren kannst. Wir wollen nachweisen, dass das bei vielen Tiergruppen vielleicht eine wichtigere Rolle spielt als zum Beispiel eine Gebirgsbildung oder andere geologische Faktoren. Glaubrecht und seine Mitarbeiter begeben sich also mit ihrer Taucherausrüstung und großem Forschergepäck in die Berge Sulawesis. Die Fahrt dauert 12 Stunden in gerammelt vollen großen Überlandbussen, in denen auch die Bauern ihre Hühner auf den Markt bringen. Die Einheimischen glauben nur schwer, dass die Weißen so weit gereist sind, um hier nach Schnecken zu tauchen. Meist gibt es ungläubiges Staunen und großes Gelächter. In kleinen Blockhäuschen hausen die Wissenschaftler direkt am See, der von dichten, undurchdringlichen Wäldern umgeben ist. Um 5 Uhr morgens geht es dann jeden Tag mit einem Kaitinting, einer Art motorbetriebenem Kanu, zu den Schnecken. Im See gibt es übrigens auch Krokodile. Es gibt Salzwasserkrokodile, die auch ins Süßwasser gehen. Also die schwimmen die Flüsse, die ins Meer münden, langsam herauf und auf der Suche nach Beute und nach Nahrung. Und wir haben sie selber auch aus der Ferne beobachtet. Und seitdem tauchen wir nicht mehr ganz so entspannt in den Seen. Eine Dreiviertelstunde, so lange reicht die Atemluft in den Taucherflaschen, dauert dann jeder einzelne Tauchgang. 5 bis 6 Tauchgänge macht jeder Forscher pro Tag. Dabei werden Schnecken eingesammelt. Gewissenhaft machen sich die Forscher Notizen. Mit Hilfe von Satelliten wird die genaue Position der unterschiedlichen Schneckenarten bestimmt. Und was uns interessiert, wir gucken uns jetzt an, auf welchem Substrat leben diese Schnecken eigentlich? Worauf krabbeln die eigentlich herum? Das heißt, einige, die krabbeln und kriechen über ins Wasser gefallene Bäume, bei denen sie also auf diesen Baumstämmen herumkrabbeln und dann die Algen, die dort wachsen, abnagen. Andere, die leben auf Steinen unter der Wasseroberfläche und wieder andere leben auf oder im Schlamm. Wir haben also festgestellt, dass die verschiedenen Schnecken ganz unterschiedliches Substrat, ganz unterschiedlichen Untergrund besiedeln und dass ihre Ernährung sich auch unterscheidet. So ähnlich wie Sie das von den Darwin-Finken-Schnäbeln kennen. Da gibt es lange, dünne, die Insekten fressen Und es gibt solche, die haben Schnäbel mit ganz groben, die also grobe Samen aufknacken können, die ganz kräftige Schnäbel haben. Und so ähnlich ist es bei den Schnecken auch. Die Ernährungsgewohnheiten, die sind verbunden mit der Ausprägung ihrer Raspelzunge. Schnecken ernähren sich, indem sie Zähne auf einer Zunge haben und mit diesen Zähnen und dieser Zungenbewegung Pflanzennahrung abraspeln. Und je nachdem, ob die jetzt auf Schlamm oder auf Stein oder auf Holz diese Algennahrung abraspeln, unterscheidet sich ihre Raspelzunge. Das stellen die Forscher natürlich erst in Berlin fest. Dorthin werden die Schnecken gebracht. Dort untersucht man die Zungen der Schnecken unter einem Elektronenrastermikroskop. Mit 200.000-facher Vergrößerung. Das arbeitet also nicht mit Licht, wie die normalen Lichtmikroskope, die man kennt, sondern das arbeitet mit einem Elektronenstrahl. Und da können Sie also sehr viel feinere, kleine Strukturen an diesen Raspelzungen untersuchen. Genau wie Darwin auf seiner Weltreise mit der Beagle sucht Glaubrecht überall auf der Welt nach Zusammenhängen. Auch Schnecken erzählen erstaunlich genau die Geschichte von der Entstehung der Erde. In Australien findet Glaubrecht in der Schneckensammlung eines Museums interessante Schneckenhäuser, die ihn stark an die Schnecken von Sulawesi erinnern. Nur, die australischen Schneckenhäuser wurden vor 150 Jahren auf einer klitzekleinen Insel, 2000 Kilometer entfernt von Sulawesi, eingesammelt. Seither wurde diese Schneckenart dort nicht mehr gesehen. Dennoch lässt Glaubrecht die erstaunliche Ähnlichkeit mit seinen Sulawesi-Schnecken keine Ruhe. Glaubrecht begibt sich mit einigen Mitarbeitern auf die abgelegene Insel, nördlich von Australien. Wir sind dorthin geflogen, haben ein kleines Boot genommen, sind auf diese Inseln gefahren und sind einen Tag herumgelaufen, weil wir wussten aus der Literatur, das war der Fundort dieser Schneckengruppe. Und es war das die einzige Region auf der ganzen Erde, wo die überhaupt mal gesammelt worden waren. Wir reden hier über Süßwasserschnecken, das heißt, sie brauchen einen kleinen See, einen Flusslauf oder ähnliches. Am Strand fragen sie die Einheimischen, ob es irgendwo einen Flusslauf gibt oder einen See. Nein, dafür ist die Insel zu klein. Einen See oder einen Fluss gibt es hier nicht. Aber dann, nachdem sie einen ganzen langen Tag auf der Insel herumgelaufen sind und unter größten Mühen nach Süßwasser gesucht haben, entdecken Glaubrecht und seine Mitarbeiter einen kleinen Graben, kaum einen Meter breit. Und dort stoßen sie tatsächlich auf die längst verloren geglaubten Schnecken, die bereits vor 150 Jahren hier jemand entdeckt hat. An die Freude, die ihm dieser Fund bereitet hat, erinnert sich Glaubrecht gern. Echte Entdeckerfreude. In Berlin stellen die Forscher durch Untersuchungen fest, dass es nirgendwo auf der Welt Schnecken gibt, die eine nähere Verwandtschaft zu den Schnecken von Sulawesi aufweisen. Der Fund gibt viele Rätsel auf. 2000 Kilometer Ozean. Das bedeutet, für Schnecken tödliches Salzwasser liegen zwischen Sulawesi und den Inseln nördlich von Australien. Warum um alles in der Welt sind die Tiere so eng miteinander verwandt? Wir wissen überhaupt nicht zu erklären, wie diese Süßwasserschnecken, die nicht im Meer leben können, wie die auf diese abgelegenen Inseln kommen können. Hinschwimmen konnten sie bestimmt nicht. Dass es die Schnecken nördlich von Australien überhaupt gibt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es diese Schnecken bereits in der Urzeit gegeben hat. Dass es sie gab, bevor die Kontinente auseinandergedriftet sind. Dass sie die dramatischen Veränderungen der Erdoberfläche, die vor 65 Millionen Jahren zum Aussterben der Dinosaurier geführt haben, überleben konnten. Wir glauben, dass wir dort ein Überbleibsel einer Tierwelt haben, die schon zur Zeit der Dinosaurier, also vor über 150 Millionen Jahren, in dieser Region gegeben hat und dass die auf kleinen Erdschollen gewandert sind. Das heißt, die sind gar nicht selber dahin geschwommen oder irgendwie transportiert worden, sondern die sind durch erdgeschichtliche Prozesse, die wir auch bei der Kontinentwanderung beobachten können, in diese Region gekommen. Für uns Schneckenforscher ist das so, als wenn wir die Dinosaurier entdeckt hätten. Das sind die Nachfahren einer Tierwelt, die es möglicherweise zur Zeit der Dinosaurier schon gegeben hat und die heute noch da leben. Ich glaube, das war ein tolles Erlebnis. Und jetzt versteht man auch, warum Evolutionsbiologen wie Glaubrecht an Schnecken forschen. Weil es sie schon seit der Urzeit gibt. Es ist toll, dass man mit neuen Methoden, zum Beispiel der Molekulargenetik, heute im Labor noch genauer nachgucken kann, wie das alles zusammenhängt. Und da bin ich ganz sicher, dass Charles Darwin das gerne gewusst hätte und dass es ihn begeistert hätte. Wie würde ich die Entstehung der Arten überarbeiten und ändern, wenn ich noch 20 Jahre zu leben hätte und arbeiten könnte? Und wie sehr werden die Ansichten zu allen Punkten sich noch wandeln müssen? Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Und das ist schon etwas. Ein Anfang, mehr nicht. So sah es Darwin. In den vergangenen 150 Jahren bescherte uns die Forschung immer größeren Einblick in Naturabläufe. Der fromme Augustinermönch Gregor Mendel lebte und forschte zur gleichen Zeit wie Darwin. Aber seine bahnbrechenden Erkenntnisse fanden keine Beachtung und drangen leider nicht zu Darwin vor. Gregor Mendel kreuzte so lange die unterschiedlichen Erbsenarten seines Klostergartens miteinander, bis er herausfand, auf welche Weise Eigenschaften von Generation zu Generation weitervererbt werden. Er knackte einen Code, erkannte das Muster. Ein weiterer Meilenstein in der Evolutionsbiologie ist die Entdeckung des Modells der Doppelhelix. Dieses Modell versucht zu erklären, wie unsere Erbinformation, die DNS, aufgebaut ist und weitergegeben wird. Matthias Glaubrecht meint, dass auch hier noch viele Fragen offen sind. 100 Jahre nach Darwin haben zwei Forscher ja die Struktur des Erbmoleküls, der DNS, aufgeklärt. Ich würde denken, dass wir in weiteren 50 Jahren darauf zurückgucken und ein bisschen mitleidig vielleicht auf unsere heutige Erkenntnis herunterblicken. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Forschung über die DNS, die Desoxyribonukleinsäure, entwickelt. Aber auch auf ganz grundsätzliche Fragen sucht man immer noch nach Antworten. Zum Beispiel auf die Frage, wie viele Tierarten es eigentlich gibt. Es ist einfach ein Phänomen, das die meisten Leute, auch viele Naturwissenschaftler, gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen. Wir gehen davon aus, dass die Tierwelt erschlossen ist. Das ist sie aber nicht. Manche Forscher schätzen, dass es zwischen 13 und 30 Millionen Tierarten gibt. Vorsichtigere Forscher meinen, dass es eher 5 bis 6 Millionen seien. Erfasst sind nicht mehr als 1,8 Millionen Tierarten. Es werden Forscher gesucht, die sich für die Tiere auf unserer Erde interessieren, die wie Detektive Tiere aufstöbern, die noch keiner kennt. Artendetektive, die mithelfen zu klären, wie und warum neue Arten entstehen oder vergehen. Wir haben dieselben Fragen, die Darwin interessiert haben. Es sind dieselbe brennende Ungeduld, solche Fragen zu beantworten, mit denen er sich Jahrzehnte herumgeschlagen hat. Vielleicht hätte auch Darwin selbst durch seine eigene Forschung noch viel mehr herausfinden können. Aber der Forscher war durch seine angeschlagene Gesundheit manchmal über Monate nicht arbeitsfähig. 2 Jahre nach Darwins Rückkehr von seiner großen Weltreise wird er krank. Auch wenn seine Beschwerden kein ganz klares Krankheitsbild ergeben, es ist gut möglich, dass er sich auf der Reise um die Welt diese Krankheit zugezogen hat. Wenn er großen psychischen Druck hat, verstärken sich seine Magenprobleme. Als würden ihm seine eigenen Forschungsergebnisse auf den Magen schlagen. In seinem übrigen Leben unternimmt er nie wieder eine größere Reise. Dazu fühlt er sich zu schwach. Dennoch, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit, verläuft sein Leben sehr glücklich. Er heiratet seine Cousine Emma Wedgwood, die Tochter seines Lieblingsonkels Josiah. Das Paar bekommt 10 Kinder, von denen 7 das Erwachsenenalter erreichen. Die Ehe ist sehr glücklich. Darwin schreibt über seine Frau: Sie war mein größter Segen. Und ich kann nur bestätigen, dass ich sie in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Wort habe sagen hören, das besser ungesagt geblieben wäre. Darwin liebt seine Familie über alles. Als seine Kinder noch klein sind, spielt er unermüdlich mit ihnen. Er legt mit ihnen Holzbretter auf die breite Treppe des großen Hauses in Down und macht damit die Treppe zur Rutsche. Die Freunde seiner Kinder werden davon magisch angezogen. Ihr Toben und Geschrei stört Darwin nie. Dass die neuen Wohnzimmermöbel von den Kindern zu Eisenbahnwaggons umgebaut werden, ist völlig in Ordnung. Die Kratzer nimmt er in Kauf, solange die Kinder ihre Freude haben. Wenn Darwin der ganze Trubel zu viel wird, dann dreht er im Garten seine Runden auf dem Sandwalk. Dort kann er in Ruhe nachdenken, auf dem immer gleichen, mit Sand bestreuten Spazierweg ums Haus. Als die Kinder größer werden, erklärt Darwin ihnen seine Arbeit. Später arbeitet er mit ihnen wissenschaftliche Fragen aus, aber nur, wenn sie nachfragen. bedrängen mag er sie mit seiner Forschung nie. Darwin ist ein sehr feinfühliger, liebevoller Vater. Wenn ihr alle oder fast alle zu Hause seid, was Gott sei Dank recht häufig vorkommt, dann seid ihr mir die liebste Gesellschaft und ich wünsche mir keine andere. Bis ins hohe Alter verliert er seine Neugier nicht. In seinem Treibhaus züchtet er Orchideen und erforscht, wie sie von Insekten bestäubt werden. In seinem Garten wimmelt es vor Vögeln. Er beschäftigt sich mit Taubenzucht, mit Regenwürmern, mit unzähligen großen und kleinen Fragen. Darwin erfährt noch zu Lebzeiten, dass seine Forschung weltweit anerkannt wird. Er wird mit Auszeichnungen überhäuft. Als er 1882 im Alter von 73 Jahren stirbt, schreiben die Zeitungen: Gestern ging Mr. Darwins Leben friedlich zu Ende. Er verbrachte sein Leben mit der Erarbeitung einer zentralen Idee und verblieb lang genug in dieser Welt, um mitzuerleben, dass sich die gesamte Richtung der modernen Wissenschaft durch seine Gedanken veränderte. Unser Jahrhundert ist Darwins Jahrhundert. In einem feierlichen Staatsbegräbnis wird er in der berühmten Westminster Abbey in London, in der viele bedeutende Persönlichkeiten der Geschichte ruhen, zu Grabe getragen. Darwin zählt heute zu den wichtigsten Forschern aller Zeiten. Er war in der Forschung seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus, sagt Matthias Glaubrecht. Was war der Anfang aller Dinge? Wissen wir das heute? Kann man mit Evolutionsforschung erklären, wie das Leben auf die Erde kam? Matthias Glaubrecht erzählt mir eine Geschichte, mit der er mir verständlich machen möchte, wie unendlich viele Fragen noch offen sind. Wie begrenzt alles ist, was wir bis jetzt über das Leben herausgefunden haben. Es gibt Zecken, die reagieren nicht auf ein Säugetier, weil sie wissen, dass das ein Säugetier ist und dass das ein Warmblüter ist und dass man da Blut saugen kann. Das, worauf die reagieren, ist Buttersäure. Und Buttersäure ist ein Bestandteil der Schweißdrüsen. Und Schweißdrüsen sind ein Bestandteil von Säugetieren. Und die haben Blut. Und diese Kaskade von Erkenntnissen ist einer Zecke völlig egal. Die kennt diese auch nicht. Deren Auslöser ist Buttersäure. Und die lässt sich fallen, wenn sie Buttersäure riecht, weil das zu einem Säugetier und zu Blut führt. Das ist alles, was sie wissen muss. Buttersäure gleich Blut, Ernährung, Überleben. Der Erkenntnisapparat ist ziemlich kurz geschlossen bei denen. Aber wir bilden uns jetzt ein, nur weil wir das mit der Buttersäure und der Zecke verstehen, bilden wir uns ein, wir würden auch alles andere erklären können. Vielleicht sind wir aber in derselben Situation wie die Zecke, dass es etwas gibt, was wir uns nicht erklären können. Auch Darwin schrieb seinen Kindern, dass es Grenzen gibt, dass trotz Forschung und genauem Hinsehen Geheimnisse geblieben sind und vielleicht immer bleiben werden. Das Geheimnis vom Anfang aller Dinge können wir nicht aufklären. Auf Wiederhören bei Audible.